Da war es also. Seth Morley schützte seine Augen mit der Hand vor der grellen Mittagssonne und betrachtete, was vor ihm groß und grau und leicht verschwommen aufragte. Das Gebäude war praktisch würfelförmig, mit sonderbaren schlanken Türmen, die beinahe wie Hitzeschlote aussahen. Für einen Reaktor vielleicht, dachte er, die Energiequelle für die zahllosen Maschinen auf dem Planeten. Rauchschleier hingen darüber. Oder eine Fabrik, schoss es ihm durch den Kopf. Gehen wir, sagte Thug. Die Gruppe setzte sich in Bewegung, ging auf das Gebäude zu. Es kommt nicht näher, stellte Fraser nach einer Weile fest. Na, dann gehen Sie doch schneller, erwiderte Thug grinsend. Das würde nichts nützen. Schwer atmend blieb Maggie stehen. Unter ihren Achseln hatten sich dunkle Schweißflecken gebildet. Es ist immer so. Man geht und geht, und es entfernt sich immer weiter. Stimmt. Man kommt ihm niemals wirklich nahe, bestätigte Fraser. Er war ebenfalls stehen geblieben und stopfte sich nun seine abgegriffene Rosenholzpfeife. Und das mit einem der übelsten Pfeifentabake, die es in der Galaxis gab, wie Morley feststellte. Der Gestank des Krauts verpestete die Luft. »Was sollen wir also tun?«, fragte Russell in die Runde. »Vielleicht fällt Ihnen ja was ein«, erwiderte Thug. »Wer weiß, wenn wir die Augen zumachen und im Kreis laufen, sind wir vielleicht auf einmal dort.« »Seht mal, es kommt näher.« Morley starrte angestrengt auf das Gebäude. »Obwohl wir uns nicht bewegen.« Er war ganz sicher. Er konnte nun die Türme in allen Einzelheiten erkennen. Der Rauchschleier schien sich gehoben zu haben. »Vielleicht ist es doch keine Fabrik«, dachte er. »Wenn es noch ein wenig näher kommen würde, könnte ich es feststellen.« »Es ist ein Trugbild«, sagte Russell nachdenklich. »Eine Art Projektion. Erzeugt von einem Sender, der nicht viel weiter als eine Meile von uns entfernt sein kann. Ein sehr leistungsstarker Vidi-Sender. Aber wenn Sie genau hinsehen, können Sie ein ganz leichtes Flackern des Bildes feststellen.« Morley drehte sich zu ihm um. »Wenn das stimmt, dann brauchen wir es gar nicht versuchen, näher heranzukommen, weil es gar nicht da ist.« »Falsch. Es ist hier irgendwo. Nur nicht dort, wo wir es sehen. Was wir sehen, ist ein Phantom. Doch das richtige Gebäude kann nicht allzu weit entfernt sein.« »Woher wollen Sie das wissen?« »Weil ich mit den Tarnmethoden von Interplan West vertraut bin. Dieses Trugbild wird ausgestrahlt, um diejenigen irre zu führen, die wissen, dass es ein Gebäude gibt und die sicher sind, es zu finden. Wenn Sie dann das hier sehen, wähnen Sie sich am Ziel. Für diejenigen allerdings, die nichts über ein Gebäude irgendwo hier draußen wissen, hat es natürlich keinerlei Bedeutung. Derartige Tarnprojektionen haben sich sehr gut in den Schlachten zwischen Interplan West und den Kriegerkulten von Riegel 10 bewährt. Die riegelianischen Fernlenkgeschosse trafen lediglich die Projektionen wichtiger Industriekomplexe. Wissen Sie, es ist so. Diese Art von Projektion hat eine semimaterielle Komponente, die von Radar- und Spionsonden registriert wird. Es ist also streng genommen keine rein optische Projektion, keine reine Fata Morgana. »Nun, Sie müssen es ja wissen«, sagte Betty Jo. »Als Ökonom haben Sie sicherlich Erfahrung mit den Tricks, die zum Schutz von Industrieanlagen in Kriegszeiten üblich sind.« Ihre Stimme hörte sich allerdings nicht sehr überzeugt an. »Ist das der Grund, warum es zurückweicht?«, fragte Morley. »Während wir darauf zugehen?« »Dadurch bin ich ja erst auf die Idee gekommen«, erwiderte Russell. Maggie wandte sich ihm zu. »Sagen Sie uns, was wir tun sollen.« Russell seufzte und überlegte. Die anderen sahen ihn gespannt an. »Das echte Gebäude kann überall sein. Es ist unmöglich, das reale Objekt zu finden, wenn man vom Trugbild ausgeht. Andernfalls wäre es als Tarnmethode ja auch unbrauchbar. Ich denke«, er deutete mit der Hand nach vorn, »nun, irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Plateau dort drüben eine Illusion ist. Eine Projektion, die die wirkliche Umgebung überlagert. Sodass jeder, der in diese Richtung sieht, eine negative Halluzination hat. Das ist, wenn man etwas nicht sieht, was tatsächlich da ist.« »Gut«, sagte Thug. »Dann auf zum Plateau.« »Dazu müssen wir aber über den Fluss«, wandte Mary Morley ein. Fraser sah Maggie an. »Sagt Spektowski nicht auch irgendetwas über auf dem Wasser wandeln? Das wäre jetzt ganz brauchbar. Der Fluss scheint mir verdammt tief zu sein. Der Fluss ist in Wirklichkeit auch ganz woanders, murmelte Morley. Nein, der ist echt, erwiderte Russell. Er ging die Uferböschung hinunter, bückte sich, schöpfte eine Handvoll Wasser und ließ es durch seine Finger rinnen. Im Ernst, Maggie, sagte Betty Joe darauf. Schreibt Spektowski nicht wirklich etwas über das Gehen auf dem Wasser? Ja, es ist möglich, antwortete die Theologin. Aber nur, wenn man sich in Gegenwart der Gottheit befindet. Die Gottheit muss einen führen, sonst geht man unter und ertrinkt. Vielleicht ist Mr. Russell ja die Gottheit, warf Thug unvermittelt ein. Sind Sie eine Manifestation der Gottheit, Russell? Kommen Sie uns zu Hilfe? Sind Sie etwa der Erdenwanderer? Leider nein, gab Russell gleichmütig wie immer zurück. Führen Sie uns über das Wasser, sagte Morley. Das kann ich nicht. Ich bin ein ganz gewöhnlicher Mensch, so wie Sie. Versuchen Sie es wenigstens. Komisch, dass Sie annehmen, ich sei der Erdenwanderer. Aber das ist mir schon öfters passiert. Vermutlich, weil ich so ein Nomadenleben führe. Wo immer ich hinkomme, bin ich ein Fremder. Und wenn ich irgendetwas Vernünftiges tue, was nicht gerade häufig vorkommt, dann glaubt stets jemand, ich müsste die dritte Manifestation der Gottheit sein. Wer weiß, vielleicht sind sie es ja tatsächlich. Morley betrachtete Russell eingehend und versuchte sich dabei zu erinnern, wie der Wanderer ausgesehen hatte, damals, als er sich ihm in Tekel Upharsin gezeigt hatte. Es war allerdings kaum eine Ähnlichkeit vorhanden. Und doch, er wurde dieses sonderbare Gefühl nicht los, das plötzlich über ihn gekommen war. Eben noch war ihm Russell wie ein ganz normaler Mensch vorgekommen. Und im nächsten Moment hatte er die Gegenwart der Gottheit gespürt. Ich müsste es doch wissen, wenn ich eine Manifestation wäre. Und vielleicht wissen Sie es ja auch, sagte Maggie. Vielleicht hat Mr. Morley recht. Sie sah Russell jetzt ebenfalls mit forschendem Blick an, was ihm sichtlich unangenehm war. Wenn Sie es sind, dann werden wir das erfahren, früher oder später. Haben Sie den Wanderer jemals gesehen? Nein. Nun, ich bin nicht der Wanderer. Warten wir doch einfach in dieses gottverdammte Wasser rein, rief Thug ungeduldig. Dann sehen wir schon, ob wir rüberkommen oder nicht. Wenn es zu tief ist, machen wir eben kehrt. Hier, seht her. Er ging auf das Ufer zu und dann in das Wasser hinein. Seine Beine verschwanden in der trüben blaugrauen Strömung, doch er ging nicht unter. Nach kurzem Zögern folgten ihm die anderen. Sie erreichten die andere Seite ohne Schwierigkeiten. Der Fluss war in seiner gesamten Breite seicht. Etwas bedröppelt drückten sie sich das Wasser aus den Kleidern. Es war ihnen gerade bis zur Hüfte gegangen, nicht weiter. Ignaz Thug, sagte Fraser spöttisch. Die Manifestation der Gottheit, fähig, die Elemente zu beherrschen. Wer hätte das gedacht? Ach, halten Sie die Klappe, gab Thug harsch zurück. Unvermittelt wandte sich Russell an Maggie. Beten Sie. Wofür? Dafür, dass sich der Schleier der Illusion auflöst und die Realität dahinter freigibt. Kann es auch ein stummes Gebet sein? Russell nickte. Danke. Maggie wandte der Gruppe den Rücken zu. Eine Weile stand sie so da, mit gefalteten Händen und gebeugtem Kopf. Dann drehte sie sich wieder um. Ich habe mein Bestes gegeben. Sie sah jetzt etwas gefasster aus, wie Morley feststellte. Vielleicht hatte sie, zumindest für den Augenblick, Susis Tod vergessen. Ganz in der Nähe ertönte plötzlich ein gewaltiges Pochen, wie der Herzschlag eines Riesen. Ich kann es hören, krächzte Morley. Er hatte Angst. Eine instinktive, kreatürliche Angst. Und dann schälte sich, nicht weiter als einen Steinwurf entfernt, eine graue Wand aus dem trüben Mittagsdunst. Pulsierend, fast lebendig wirkend. Über der Wand spien turmhohe, schlote, dunkle Wolken aus. Und aus gigantischen Rohren gurgelte giftig graues Abwasser in den Fluss. Sie hatten das Gebäude gefunden.